Kapitel 7 Trennbare Verben Übung 1 Beispiel Kommen Sie mit? Nein, ich komme heute nicht mit. Nein, ich komme heute nicht mit. Nein, ich komme heute nicht mit. Und jetzt Sie. Kommen Sie mit? Nein, ich komme heute nicht mit. Kaufen Sie ein? Nein, ich kaufe heute nicht ein. Stehen Sie auf? Nein, ich stehe heute nicht auf. Fangen Sie an? Nein, ich fange heute nicht an. Gehen Sie aus? Nein, ich gehe heute nicht aus. Kommen Sie zurück? Nein, ich komme heute nicht zurück. Räumen Sie auf? Nein. Ich räume heute nicht auf. Rufen Sie an? Nein, ich rufe heute nicht an. Sehen Sie fern? Nein, ich sehe heute nicht fern.